Chor war ganz der laute Ruf, der Trommel soll uns führen. Auf, Kameraden, friedliche Band, der von euch alle Sorgen macht. So kommt mit mir geboren, der Zauber ist verloren. Ihr wollt nach freier Wälder ab und Ruhm und Ehr erwerben. In unseren Herzen lebt die Kraft und siegen oder sterben. Und wenn wir fallen, sterben wir für unser heiliges Manier. Nach unseren Wolken kehren, so unser Tod ist ehren. Es fließt des jungen Tages Licht, die Finsternis vergehen. So lass die Fahne hoch im Wind als heilige Mahner wehen. Die Trommel ruft zum Kampf, wohlan wir folgen.